I'm now a defender in Austria, so I don't shoot any goals anymore. Jetzt bin ich ein Verteidiger in Österreich, jetzt schieße keine Tore mehr. Previously in my life I was a midfielder. Also früher in meinem Leben, da war ich jemand, der im Mittelfeld spielte. So I had opportunities to score goals. Ich hatte Gelegenheiten, Tore zu schießen. But yeah, they opened the worship night with sort of an introduction. Der Anbetungsabend, die Worship Night, die hatte eine Einleitung. And they said, we want to recognize that everyone comes from different churches and from different backgrounds. Wir wollen das sehr wohl anerkennen, dass die Leute hier versammelt sind, von verschiedenen Gemeindehintergründen kommen, aus verschiedenen Gemeinden. There was a worship night on Friday evening. Who was there? Raise your hand. Für die Leute, die es nicht wissen, da war Anbetungsabend. Did you enjoy it? Yeah. There we go. There will be a future worship night for those of you who weren't there. You can attend next time. There wird auch in Zukunft Anbetungsabende geben für die, die am Freitag nicht dabei waren. Seid beim nächsten Mal dabei. So they opened up this worship night with this introduction of we've all come from different styles of worship. Dieser Abend wurde eröffnet, damit das gesagt wurde, schau, wir haben alle verschiedene Gemeindehintergründe und auch verschiedene Stile anzubeten. And right now we just want to throw all those out the window. Und wir wollen unsere Vorstellung da einfach rauswerfen aus dem Fenster. And just invite a spirit of freedom here tonight. Und einfach einen Geist der Freiheit einladen. So people were worshiping on their knees. Es gab Leute, die beteten an auf ihren Knien. And with painting. Andere, die malten. Through flags. Andere, die schwangen Fahnen. Through dancing. Oder tanzten. Raising their hands, all different forms. Oder einige erhoben einfach ihre Hände zu Gott. And ganz verschiedene Formen. I prayed at the beginning. I'd been going for 13 hours that day, so I entered very tired. Also ich habe am Anfang gebetet, habe gesagt, schau, jetzt 13 Stunden bin ich schon wach. Und ich bin ziemlich müde. And I just asked the Lord, I said, just open my heart if you want me to worship you in a new way tonight. Und ich sagte dem Herrn nur, Herr, öffne mein Herz, wenn du möchtest, dass ich in einer ganz neuen Weise dich anbete. So I was just kind of dead for the first few songs. Als die ersten paar Lieder war, ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen tot geistig. And so I prayed again. Und dann habe ich wieder gebetet. I said, Lord, if you want me to worship you in a new way, tell me. Herr, wenn du möchtest, dass ich einfach in einer ganz neuen Art und Weise anbete, bitte sag's mir. And he said, grab a flag. Nimm dir eine Fahne. I said, what? Wie bitte? I said, grab a flag. Nimm dir da eine Fahne. I said, no, God, those people are weird. Sag, komm gar nicht in Frage, die sind so seltsam da drüben. Na, na. So I battled with God for a few more songs. Und da gab es einige weitere Lieder, wo ich da mit Gott einfach kämpfte. And then I went over and grabbed a flag. Dann bin ich aber schließlich rüber, habe mir so eine Fahne genommen. And worshipped God in a new way. Und habe Gott angebetet in einer ganz neuen Art und Weise. Because I realized what was holding me back. Ich habe erkannt, dass mich da einfach zurückgehalten hat. Was simply my own pride. War mein eigener Stolz. In my own quiet time, if God told me to raise my hands, I would raise my hands. In meiner eigenen stillen Zeit, wenn Gott sagen würde, heb die Hand, dann würde ich die Hand heben. And if he told me in my own quiet time to grab a flag and worship him that way, I would do it. Und wenn er mir in meiner stillen Zeit einfach sagen würde, nimm da eine Fahne und lass sie wählen. But in a community of other people, aber in der Gemeinschaft mit anderen Leuten, my pride was holding me back. Mein Stolz hat mich zurückgehalten. And so I just grabbed the flag and just worshiped him in a whole new way. Also habe ich mir diese Flagge genommen und habe ihn einfach angebetet in einer ganz neuen Weise. And so I wanted to share that with you to show that when God takes me or you or anybody in our church to worship them in a whole new way, that is scoring a goal. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn euch oder mich jemand einfach Gott beruft, praktisch und sagt, schau mal, bete mich in einer ganz neuen Art und Weise an und du das tust, dann schießt dein Kult ein Tor. Bringing someone here for the first time is scoring a goal. Oder vielleicht heute einfach jemanden zum ersten Mal hergebracht zu haben, ist so ein Tor, was wir erzielen. Starting a new ministry is shooting a goal. Oder einen neuen Dienst zu beginnen, auch das ist einfach ein Tor zu schießen. So we want people to be creative and celebrate when you score a goal, and we want to invite people to share more often what it is to score a goal. Einfach, dass Leute kreativ dabei sind, und dann aber auch, dass wir das feiern, wenn wir dann so ein Tor erzielen. So I wanted to share you an example from my life with you guys of a goal I scored. Okay. So wollte ich das einfach weitergeben, ein Beispiel aus meinem Leben, wie sein Tor ausschauen kann. Even though I'm a defender. obwohl ich eigentlich immer in der Verteidigung spiele. All right, Father, bless these words I pray from your word. Vater, bitte segne diese Worte, die von deinem Wort stammen. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're talking about living a life that's pleasing to God. Wir sprechen über ein Leben, was Gott wohlgefällig ist. To live out my life. Ich lebe mein Leben aus. To really live it out with courage. Ich lebe es aus mit Mut. With intention. Mit Absicht und Zweck. And with carefulness. Und mit Achtsamkeit und Sorgfalt. To live out my life to please God is what holiness, practical holiness, is all about. Mein Leben auszuleben, Gott zu gefallen, das ist das, worum es ganz praktisch geht, wenn man über Heiligkeit spricht. And when we live out our life to please God, God will show himself in a strong way. Und wenn wir unser Leben einfach ausleben, ihm zu gefallen, dann wird sich Gott einfach in einer ganz starken Weise uns zeigen. In Hebrews 12:14. In Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Without holiness, we will not see God. Denn es heißt ja, ohne Heiligkeit wird niemand Gott schauen. So last week we talked about the importance of having thankfulness on our lips. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, einfach Dankbarkeit auf unseren Lippen zu haben. Ephesians 5:10, that we should try to live our lives pleasing to the Lord. Epheser Kapitel 5, Vers 10, dass wir versuchen sollten, unser Leben so zu leben, dass wir Gott gefallen. But then 10 verses later it says, and give thanks for all things. Und 10 Verse weiter heißt es da, gibt Gott für alles Dank. So we learn to find something in everything to give thanks for. Und so lernen wir, einfach in allem etwas zu finden, wofür wir Gott danken können. And when thankfulness is on my lips, und wenn dann diese Dankbarkeit auf meinen Lippen ist, I have a great advantage to seeing opportunities to be pleasing to God. Da habe ich einen riesen Vorteil, dann auch einfach Gelegenheiten zu erkennen und zu sehen, wo ich Gott gefallen kann. People who live lives complaining, Menschen, die ein Leben leben, nur im Beklagen und in der Negativität, gossip and such things, im Klatsch und solchen Dingen, will never see opportunities to please God. Die werden nie diese Gelegenheiten sehen, Gott zu gefallen. So we want to live thankful lives. So wollen wir dankbare Leben leben. But is it possible to be thanking God for something and yet be totally displeasing to God? Aber es bleibt auch möglich, Gott für etwas zu danken, aber gleichzeitig ein Leben zu leben, was einfach ihm überhaupt nicht gefällt. And I'm standing there with all my heart and I'm saying, God, I thank you. All my heart. Da stehe ich mit meinem ganzen Herzen und sage, Gott, ich danke dir. And God looks down and he's incredibly displeased. Aber Gott schaut runter und es ist ihm total, dass es ihm überhaupt nicht gefällt. It's possible. Das ist möglich. It happened in Luke chapter 18. Das ist so auch passiert in Lukas Kapitel 18. Starting with verse 9, there was Vers 9. Jesus said that, I want to tell you a story about people who trust in themselves for their righteousness. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Menschen, die auf sich selbst vertrauen für ihre Gerechtigkeit. And a religious leader who went into the temple and he began to thank God that he was not like other people. Der war ein religiöser Führer, der in den Tempel ging und Gott dankte, dass er nicht so war wie andere Leute. God, I thank you. Thank you. Gott, ich danke dir. I'm not like, ich danke dir. I'm not like them. Wie die dort. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I fast twice a week. Ich faste zweimal die Woche. I even have an Elberfelder Bible. Ich habe sogar eine Elberfelder Bibel. Thank God, I'm not like those people outside. Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die draußen. Wow. This is what I want to talk about today, just briefly. Ganz kurz möchte ich darüber sprechen. And let's go to the story that's found in Matthew chapter 9. Gehen wir hin zu der Geschichte, die sich in Matthäus Kapitel 9 findet. Where Jesus meets Matthew. Wo Jesus den Matthäus beruft und trifft. And we'll put it on the beamer if we can. Wir haben es auf dem Beamer, wenn das möglich ist. Matthew chapter 9, verse 9. Matthäus Kapitel 9, Vers 9. As Jesus went from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und spricht zu ihm. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. Folge mir nach. Und stand auf und folgte ihm nach. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tische lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. What kind of people these sinners were, you know? Und ich frage mich, was das für Leute waren, diese Sünder. Definitely not the kind of people that your mom wants you to hang around with. Und sicherlich vielleicht nicht diese Leute, mit denen deine Mutter gerne hätte, dass ihr praktisch einfach They are just a bad influence. They're a bad influence. Einfach, die sind ein schlechter Einfluss. And that's probably a good substitute for the word unclean that we were talking about a few weeks ago. Das ist auch ein guter Ersatz für das Wort unrein. Einfach Leute, die einen schlechten Einfluss ausüben. Verse 11. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, "Warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern?" On hearing this, Jesus said, "It's not the healthy who need a doctor, but the sick." Als er es aber hörte, sprach er, "Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken." And here's our message. Hier kommt die Botschaft. But go and learn what it means. I desire mercy, not sacrifice. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Which is found in Hosea 6:6. Und das stammt von Hosea Kapitel 6 Vers 6. For I have not come to call the righteous. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. But sinners. Sondern Sünder. Okay. I desire mercy, not sacrifice. Da spricht er, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Go your way and find out what that means. Geht aber hin und lernt, was das bedeutet. And you'll be a wise person. Und ihr werdet eine weise Person sein. It's a little bit like a riddle, you know? Ist ein bisschen so wie ein Rätsel. Like something you'd hear like, you know, like a wise Chinese person say, go and learn what it means, mercy. And not sacrifice. Yeah. Wie eigentlich die weise Chineser sagt, geh hin und lerne. Ich will Barmherzigkeit. Like some martial arts guru, you know. Ah, Grasshopper, go learn mercy, not sacrifice. Ah, okay. You know, and like he sends them away with this riddle. Der sendet uns dahin mit diesem Rätsel als Aufgabe. But actually all they had to do is go read the book of Hosea and they would understand what he was saying. Aber eigentlich alles, was sie nur tun mussten, war, das Buch Hosea zu lesen und sie würde es verstehen. And what he's saying is that I want mercy to govern your heart and your life. Was er da gesagt hat, war, ich möchte, dass Barmherzigkeit dein Herz und dein Leben regiert. And not your religious self-righteousness. Und nicht deine religiöse Selbstgerechtigkeit. I don't think they ever figured it out. Ich denke nicht, dass sie das irgendwie verstanden haben. But I want mercy to govern your heart and your life. Ich möchte, dass Barmherzigkeit dein Herz und dein Leben beherrscht. And not your religious self-righteousness. Und nicht deine religiöse Selbstgerechtigkeit. Now, as evangelical Christians, als evangelikale Christen, we have the potential to be the most self-righteous people on earth. Liegt in uns das Potenzial, dass wir die selbstgerechtesten Personen auf dem Kraut des Erdbodens sind. Because we have the Scripture. Weil wir die Schrift haben. We have the New Testament. Wir haben das Neue Testament. We have everything we need to be the Pharisees of the day. Wir haben alles, was wir nur brauchen, um die Pharisäer der heutigen Zeit zu sein. If anyone should be confident that they are right, it should be us. Wenn irgendwer da zuversichtlich sein sollte, dass recht hat, dann sind And this wir. Is a danger. Und darin liegt die Gefahr. Because then the church loses the power that God intended us to have. Denn darin verliert ja die Gemeinde einfach diese Macht, von der Gott hier einfach beabsichtigt hat, dass wir sie haben sollten. Now, last Sunday in the morning in the service, letzten Sonntag am Morgen im Gottesdienst, just as the service was closing, about direkt als der Gottesdienst 10 minutes before it closed, kurz bevor er abschloss, three ladies walked in. Kamen da drei Damen her. Was anybody here in the morning? War jemand hier am Morgen? And I didn't know who they were. They walked up to the stage and they asked if they could use the microphone. Ich wusste nicht, wer sie waren, und so kamen sie vorne zur Bühne und sie fragten nach dem Mikrofon. I thought they wanted to share a testimony of how God touched them or something. So. Ich dachte, vielleicht wollen sie ein Zeugnis geben, wie Gott sie berührt hat. So I just gave them the mic. Und sie habe ihnen einfach das Mikrofon gegeben. They had a message for our church from God. Und sie hatten eine Botschaft für unsere Gemeinde and von Gott, sagten sie. Surely they did this because they felt that they were pleasing God. Und natürlich taten sie das, weil sie ja dachten, dass darin Gott gefiel. But they came and they brought a message of judgment. Aber sie kamen und sie brachten eine Botschaft des Urteils against the homosexual community. Des Gerichts gegen die homosexuelle Gemeinschaft. And projected to us that we should have been at the life ball or whatever that thing was that they had in protest against the homosexual community. Und sie projizierten so auf uns, dass wir doch hätten beim Lifeball sein sollen, um gegen die homosexuelle Gemeinschaft zu protestieren. So we listened in kindness and und wir hörten ihnen zu we said in Freundlichkeit. We said thank you. Und sagten okay, danke. And then for the next 15 minutes after service, they just kept talking and I went over. Aber die nächsten 15 Minuten nach dem Gottesdienst sprachen sie so weiter und ich ging einfach hin und wollte zuhören. And the lady said to me in English. Und dann sagte die Frau zu mir, Englisch, this church is not a church of Jesus Christ. Diese Gemeinde ist keine Gemeinde von Jesus Christus. I said, lady, you don't even know me. Sagte, gute Dame, she started, sie kennen she started mich gar to nicht. Say things to me. I said, you have never met me. You don't even know me. The scripture says, don't judge. Sie kennen mich gar nicht. Und die Schrift sagt, urteilen Sie nicht. But she just kept judging. Und sie macht einfach weiter. And I just kept saying, ma'am, the scripture says, don't judge. Gute Frau, sag nicht die Schrift, urteilt nicht. And I just kept saying it, don't judge. Sag die Schrift nicht, urteilt nicht. She kept judging. And und weiter war sie mit dem Urteilen. Okay, ma'am, there's the door. Bitte schön, I would like you all kindly to leave. Oh, ich möchte Sie freundlich bitten, einfach zu and gehen. I escorted them out. Ich habe sie einfach heraus eskortiert. Then they shook the dust off their feet. Und sie haben den Staub abgeschüttelt von ihren Füßen. To do what they did, you know, to say judgment on you. Und sie taten es, um einfach auszudrücken, Gericht über euch. Like, that is not what we're about. Das ist nicht, worum es bei uns geht. That's not what Jesus is about. Und das ist nicht, worum es Jesus geht. So, our message today is, if we're going to please the Lord, unsere Botschaft ist, wenn wir Gott wohlgefallen wollen, James chapter 3, verse 17, Jakobus Kapitel 3, Vers 17. It says that the wisdom from above is full of mercy. It's full of mercy. Die Weisheit, die von oben kommt, sie ist voller Barmherzigkeit. In James chapter 2, verse 13, it says that mercy rejoices over judgment. Jakobus Kapitel 2, Vers 13, da heißt es, Barmherzigkeit hat über Gericht triumphiert. And I tell you this because this is what our Savior was like. Ich sage euch das deswegen, weil ja unser Retter genauso ist. He went into the home of Matthew. Er ist nach Hause gekommen zu Matthäus. And Matthew brought all of his friends. Oh, und Matthäus hat all seine Freunde mitgebracht. They're probably the most bizarre people you've ever seen. Und das waren vielleicht die seltsamsten, bizarrsten Leute, die man je gesehen hat. People were probably not even visible to the public. They just came out at night. Vielleicht waren sie noch nicht mal sichtbar in der Öffentlichkeit. Vielleicht kamen sie einfach so in der Nacht einfach heraus. And you're like, oh my gosh, the disciples God. Were probably like, I've never seen people like this. Ich habe nie solche Leute gesehen. Will they hurt us? Werden sie uns irgendwie was tun? And John said, not with Peter around, man. Johannes sagt, nicht wenn der Petrus dabei ist. Peter's probably thinking, hey, if one makes a move, boom. Wenn sich einer nur bewegt, dann gebe ich ein paar. Thomas, you watch that side, and I got Thomas, this side. Du schaust die Seite, absichern. If they make one move toward the Lord, boom, boom, boom. Wenn okay. sie nur einen Zucken machen gegen den Herrn, dann geht's aber ab. These kind of people, and the Lord was with them. Und da war diese Art von Leuten, und der Herr war genau and bei here's, ihnen. And here's our principle tonight. Und hier kommt unser Prinzip für heute Abend. And never forget this. Und vergesst das nie. It's been said, es wird gesagt, and I'm quoting somebody, und ich zitiere jemanden, acceptance Angenommenheit paves the way to influence. Jemand anzunehmen ebnet den Weg hin zu Einfluss. Those ladies yesterday had zero influence on us. Diese Frauen gestern, sie hatten überhaupt keinen Einfluss auf uns. Just like they have zero influence on the gay community. Genauso wie sie keinen Einfluss hatten da auf die Gemeinschaft der Homosexuellen. Because you cannot have influence without acceptance. Denn du kannst keinen Einfluss haben, wenn du nicht Menschen auch akzeptierst. And we're not accepting their lifestyle. Wir nehmen dann nicht ihren Lebensstil an. But we're accepting them as people that Christ died for. Aber wir nehmen sie an als Menschen, für die doch Christus gestorben ist. As people that God created in His very image. Menschen, die doch geschaffen sind in Gottes Ebenbild. How can we influence them if we don't accept them? Wie können wir sie beeinflussen, wenn wir sie nicht als Person annehmen? As people. Als Personen as annehmen. Real people. Als echte Personen annehmen. This is so important because in our mind. Das ist so wichtig, denn in unserem Verstand. We are all Pharisees. Sind wir alle Pharisäer. And what I want to share is that we really have to guard. Und was ich einfach mitgeben möchte, wir müssen einfach alle wachsam sein. Against having a heart that's not full of mercy. Wachsam sein, dass wir nicht ein Herz haben, was eben nicht voll der Barmherzigkeit ist. Now, recently my wife and I were at a social event. Kürzlich waren meine Frau und ich bei so einem sozialen sozialen Ereignis am Abend. Sitting there together and sagen wir mal, Gesellschaftsabend, wir saßen da gemeinsam. Somebody walked by. Und da kam jemand vorbei. And it was kind of like they were just broadcasting. It seemed like they were just broadcasting themselves. Und es erschien so, als wenn die Person irgendwo da nur sich selbst, voll von sich selbst somehow, und nach außen ausdrückte. In my mind, I made a judgment. Und sofort kam mir so ein Gericht, so something ein like, something like, are you for real? Bist du da echt? Schau dich mal an. Are you for real? Schau dich mal an. And I just shook my head. Und ich habe dann nur meinen Kopf geschüttelt über die Person. About 15 minutes later, 15 Minuten später, I noticed somebody sitting, so I went over to them. Habe ich jemanden gesehen, eine Person, die sich dorthin setzte. Ich ging rüber. And they were sitting with that person. Aber die Person saß dann plötzlich mit der anderen Person zusammen. And so I started to share Christ with this person. Und so ging ich hin und sprach über Jesus mit der Person. I started to listen to their story. Und hörte mir auch ihre Geschichte an. And asked them about their life. Und ich fragte nach über ihr Leben. And I told them that God loved them and what God did for me. Und ich habe ihnen gesagt, dass Gott sie liebt und was Gott für mich getan hat. And as I was standing there, this other person was listening. Und während ich da so war, hörte die andere Person zu. Very intently. Und sehr, sehr aufmerksam. And this other person that I didn't judge. Und diese andere Person, die ich ja nicht urteilte, started to describe what a wonderful person this was. Fing plötzlich an zu beschreiben, was diese andere Person für eine wunderbare Person war. And then I realized. Und plötzlich erkannte ich. What an incredibly wonderful person that was. Was für eine unglaublich wunderbare Person sie tatsächlich war. And after I finished sharing Christ, I got into the car with my wife. Und als ich dann da zu Ende war, Christus einfach irgendwie weiterzugehen. And I said, "Hun, I am so sad." Liebling, ich bin so betrübt. Because I am so stupid. Weil ich einfach so blöd bin. And I said, I just want to confess something that I did. Ich möchte einfach etwas bekennen, was ich getan habe. I said, you remember that person that walked by? Erinnerst du dich an die Person, die da vorbeiging? I said, I just judged them. Ich habe sie direkt gerichtet. And my wife said, you know what? Weißt du was? Sag meine I did Frau, the same thing. Ich habe das gleiche getan. To that same person. Die gleichen Person. I mean, the person was, it was almost like they were saying, judge me, you know? It seemed like they were doing that. So we did, you know? And then as we were driving home, Mary just said, let's just both repent right now to God. Als wir nach Hause fuhren, sagte Mary, lass uns direkt einfach das bereuen vor Gott. Absolutely, and we prayed, we said, God, we repent. That was just like, oh, God. That was so so something you would never have done. Und das ist so etwas gewesen, was du nie getan hättest, Herr. And so here, I just want to start to close. Ich möchte jetzt hier zum Abschluss kommen. Three little things. I want three things. I want us to try to catch yourself. Passt auf, dass ihr euch einfach dabei auch ertappt. Because I want you to look at that last verse in the New Living Translation. Ich möchte einmal, dass ihr den gleichen Vers in der New Living Translation oder in der I've not come to call the righteous but the sinners. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. One more verse. Next slide. Yeah, there it is. Now watch. See the second part. Seht ihr den zweiten Teil dort? I have come to call not those who think they are righteous. Wir kommen nicht die zu berufen, die denken, dass sie gerecht seien. But those who know they are sinners. Sondern die wissen, dass sie Sünder sind. Listen. Hör zu. What is it that makes you think that you're better than someone else? Was ist es, das euch denken lässt, dass er besser sei and, als jemand anderes. Whatever that is, it's going to block the mercy of God from flowing through you. Was auch immer das ist, es blockiert oder verhindert, dass die Barmherzigkeit durch dich einfach strömt. It's going to block us from accepting people. Es blockiert uns darin, andere Menschen anzunehmen. And people know. Und Leute wissen. They know what's happening inside. You can't hide it. Sie spüren das, was da in uns passiert, was in uns vorgeht. Remember that, du kannst das nicht verbergen. Remember that song by the Eagles? Eric knows it. Da gibt's ein Lied von den Eagles. You can't hide your lying eyes. Du kannst da deine lügenden Augen and verbergen. Your smile's a thin disguise. Right? Dein Lächeln, was sich da nur verstellt. You can't hide your lying eyes. You're judging me from the inside while you're smiling. Du kannst es nicht verbergen, diese Augen, die nur lügen, denn du richtest mich ja, während du you mich anschaust. Think you're better than me and I can feel it. Du denkst, du bist besser als ich und ich kann das spüren. And so ask yourself, what is it that makes us think that we're better than someone else? Also stell dir diese Fragen. Was ist es, was dich denken lässt, dass du besser seist als jemand anders? My nationality? Ist das meine Abstammung? The country I come from? Das Land, aus dem ich komme? Do you know where I come from? Well. Ist ja, wo ich herkomme? Well, I don't have to say anything else, do I? Ich muss dir gar nichts mehr weiter sagen, ja? How about your job? Vielleicht deine Arbeit. How about the way you look? Oder die Art und Weise, wie du dein Aussehen. The size of your dog. Oh, die Größe deines Hundes. Aha. What is it about you that makes you think you're better? Was ist das, was da irgendwie bei dir ist, was dich denken lässt? Catch yourself. Try to catch yourself. Ertappt euch dabei sofort. When you meet someone new. Wenn du jemanden neuen kennst. When you walk into the Teestube and there's a Turkish guy sitting there smoking one of those pipes. Du kommst in die Teestube hinein, da sitzt ein türkischer Mann and und er raucht eine dieser Pfeifen. You make your first impression and then you move away. Du schaust, erster Eindruck und gleich. And ask yourself, wait a minute, what just happened there? What happened there? Und frag dich sofort bitte, Moment, was war das eigentlich? Did I make a judgment? Was ist da passiert? Habe ich gerade urteilt? Is there something blocking mercy? Gibt es da etwas, was jetzt die Barmherzigkeit am Strömen hindert? What just happened there? Was ist da gerade passiert? Do I think I'm better somehow? Denke ich, bin irgendwie besser als sie? Figure out what that is. Finde genau heraus, was das ist. And say, God, I don't want that anymore. Gott, ich möchte das nicht mehr. So number one, figure out what it is that finde makes heraus, you think you're better. Was es da ist, was dich denken lässt, dass du besser seist. Bring it to God. Number two, und bring es zu Gott. Ask yourself why you would look down on somebody. Und Punkt zwei, frag dich, warum du denn auf jemand anders herabschauen würdest. If you're looking at someone and then you make your judgment and you despise them. Wenn du jemanden anschaust, dann machst du dein Urteil und du verachtest die Person. Ask yourself why. Frag diese Frage, warum? You realize or you find out that someone cheated on their wife. Und du fährst vielleicht heraus und jemand hat seine Frau betrogen. And you're so angry. Und you are so darüber. Angry. So if I see that guy, I'm going to hit him. I'm so angry. Den werde ich es zeigen, ja? Or ask yourself why. Dann stell dir die Frage, warum. Are you really jealous? Bist du vielleicht wirklich eigentlich eifersüchtig? Are you really saying, you know what, if I don't have a right to cheat on my wife, you don't have a right to cheat on your wife? Wenn ich kein Recht habe, meine Frau zu betrügen, dann hast du noch gar kein Recht. If I have to stay faithful, so do you. Wenn ich treu sein muss, dann schon auch du. Ask yourself. Bitte dich die someone Frage. Says, I'm sorry, I got drunk the other night. Ich habe mich betrunken an einem Abend. You got drunk? Du hast dich betrunken? You jerk, you. Du Dreckskerl. What are you so mad about? Hey, if I can't get drunk, you can't get drunk wenn either. Wenn ich mich nicht betrinken kann, du yeah. Schon lange nicht, ja? Ask yourself, are you just jealous? Bist du eifersüchtig? Or maybe it's displaced anger? Oder ist vielleicht ein fehlplatzierter Zorn? Or do you feel threatened? Oder fühlst du dich entweder bedroht? And then my third point, and I'm going to close. Mein dritter Punkt, dann werde ich abschließen. How? Wie? How can we release this blockage? Wie right? Können wir da diese Blockade einfach beiseite tun. Right, we know that they have value because they're created in God's image. Wir wissen doch, dass sie Wert darin haben, dass sie ja in Gottes Ebenbild geschaffen sind. And that Christ died for them. Und der Christus für sie gestorben somehow, ist. We know that, but somehow it doesn't seem to work practically when we see them. Wir wissen das und doch irgendwie funktioniert das nicht, wenn wir sie sehen. Maybe this will help. Vielleicht hilft das. Can we just understand that Every single person has a story. Können wir das vielleicht einfach verstehen, dass jede einzelne Person ihre eigene Lebensgeschichte hat? And every story has some great sadness to it. Und in jeder Lebensgeschichte gibt es irgendwelche Punkte der totalen Traurigkeit. And if we could just have everyone come up here for a moment and tell their story, we would all start to weep. Und wenn man sich das einmal vorstellen könnte, hier würde jeder einfach mal nach vorne kommen und seine Geschichte erzählen. Wir würden wahrscheinlich alle anfangen zu weinen. If those ladies had gone and spoken to some of those gay people and asked their story, wenn diese Frauen losgezogen werden und sie hätten tatsächlich mal einige von denen gefragt, praktisch nach ihrer Geschichte. And how it came about. Und wie sie einfach dazu gekommen sind. They would be less apt to judge. Dann würden sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gerichtet haben. And they would be much more available to them for the mercy of God to flow through them. Wären sie doch wahrscheinlich viel, viel mehr bereit gewesen, dass die Barmherzigkeit Gottes einfach durch sie zu ihnen fließt. One more thing. Noch ein Punkt. When you look at somebody, wenn du jemanden betrachtest, you're looking at yourself. Dann schaust du dich eigentlich selbst an. They are a person. Sie sind eine Person. They are you. Die sind ja du. In a very real sense. In einer ganz realen Weise. Because when God looks down, he sees everybody the same. Denn wenn Gott praktisch herabschaut, dann sieht er uns ja alle gleich. That could be you. Das könntest du sein. It's somebody. Es ist jemand. It's not just a piece of meat sitting, it's a person. Nicht irgendwie ein Stück Fleisch dort, sondern eine Person. It's a real person. Eine echte Person. So let's think about this and let's pray. Lass uns einfach wirklich daran denken und auch beten. For the mercy of God to fill our hearts. Dass die Barmherzigkeit Gottes einfach unser Herzen erfüllt. And as we have an attitude of acceptance. Und wenn wir dann eine Einstellung haben des Annehmens. As we have an attitude of acceptance. Wenn wir dann diese Einstellung haben, doch Leute anzunehmen. We will see a multitude of opportunity to influence. Dann werden wir gar Mengen an Möglichkeiten erkennen, wie wir wirklich Einfluss haben können. Let's pray. Lass uns beten. Jesus, we thank you so much that you are the one that showed acceptance in the fullest. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du derjenige bist, der zum Äußersten einfach dieses Annehmen uns erwiesen hat. And I just want you to relax, everybody here, and just let God love you right now. Ich möchte, dass ihr euch einfach jetzt entspannt. Und zulasst, dass Gott euch wirklich liebt. Jetzt. He loves you just the way you are. Er liebt euch gerade so, wie ihr jetzt seid. You don't have to become better. Ihr müsst überhaupt nicht besser werden. You don't have to clean up your act. Auch nicht da irgendwie euren Akt da sauber bringen, in Ordnung bringen. He will do that. Euer Leben in Ordnung bringen, er wird das machen. If you let him love you. Wenn ihr es einfach nur zulasst, dass er euch liebt in seiner Liebe. It says in Ephesians 1:4 that before the foundations of the world he accepted you in the beloved. Es heißt im Epheser Kapitel 1 Vers 4, dass er uns vor Gründung der Welt einfach angenommen hat in dem Geliebten. Before the foundations of the world were laid, he accepted you. Bevor die Fundamente der Welt gesetzt wurden, hat er dich bereits angenommen. And that's before you sinned. Und das war aber, bevor du überhaupt sündigen konntest. That's before you did that big mistake that you can't forgive yourself for. Auch bevor du diesen großen Fehler vielleicht begangen hast. Du das gar nicht selbst vergeben kannst. Jesus came and he took our sin upon himself. Jesus kam und er hat unsere Sünde auf sich selbst geladen. And he died. Und so starb er. And he took the punishment that we deserved. Und er erlitt die Strafe, die wir verdient hätten. And now there is no more judgment towards us. Und jetzt gibt es kein Gericht, kein Urteil mehr gegen uns. Jesus took our judgment. Jesus hat unser Urteil ertragen. And now mercy can flow. Nun kann die Barmherzigkeit einfach zu uns fließen und strömen. Mercy was waiting to run to us and to chase us. Die Barmherzigkeit hat darauf nur gewartet, einfach uns hinterherzulaufen und uns nachzujagen. And mercy was released when Christ died on the cross. Und Barmherzigkeit wurde freigesetzt, als Christus am Kreuz starb. So just receive that mercy right now. Und empfange jetzt einfach diese Barmherzigkeit. For everything that you've done that you're ashamed of. Und für alles, was du getan hast vielleicht und dessen du dich schämst. Jesus knows. Jesus weiß. And he has washed you clean. Und er hat dich reingewaschen. It doesn't depend on you, it depends on him. Es hängt nicht von dir ab. Es hängt ganz von ihm ab. And if you've never received this cleansing before, und wenn du diese Reinigung noch nie zuvor empfangen hast, then maybe this is your day. Dann ist das vielleicht einfach dein Tag heute. Speak to God. Sprich zu Gott. Say these words. Sprich diese Worte. Or something like this from your heart. Oder etwas Ähnliches einfach aus deinem Herzen heraus. God, Gott, I thank you. Ich danke dir. That you love me just the way I am. Dass du mich liebst, so wie ich bin. And I open my heart to this love. Und ich öffne dir mein Herz für deine Liebe. I thank you for sending your son to die a horrible death to pay for my sins. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, auf dass er stirbt für diese schrecklichen Sünden. I accept this payment. Ich nehme einfach diese Erlösung, diese Bezahlung an. By grace, as a free gift. Einfach durch Gnade, als ein freies Geschenk. Thank you for forgiving me. Danke, dass du mir vergibst. Thank you for making me the person you want me to be. Danke, dass du mich zu der Person machst, die du dir wünschst. I put my life in your hands. Ich lege mein Leben in deine Hand. I want to start a new life with you. Ich möchte ein neues Leben beginnen mit dir. And if you've said that prayer tonight for the first time, und wenn du dieses Gebet heute Abend zum ersten Mal gesprochen hast, then just raise your hand. Dann hebe einfach deine Hand. I just want to pray for you. Ich möchte einfach für dich beten. Nobody's looking. Just raise your hand. Niemand schaut. Einfach hebt einfach die Hand. I accepted Jesus tonight. Ich habe Jesus heute Abend angenommen. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Lord Jesus, bless this person. Herr Jesus, segne diese Person. Make yourself real to them. Mach diese Person einfach ganz real und wahrhaftig. And for the Christians here tonight. Und für die Christen hier heute Abend. Receive his mercy. Empfangt seine Barmherzigkeit. Know that there is no condemnation. Und wisst einfach, es gibt keine Verdammung. And then when you've received that, give it to someone who doesn't deserve it. Und wenn du es empfangen hast, dann gib es auch weiter an Leute, die es nicht verdienen. To that person that has hurt you, that person who has betrayed you. Der Person, die dich vielleicht verletzt hat. Oder die Person, die dich gar verraten hat. Speak mercy to them in your heart. Sprich Barmherzigkeit über sie aus, in deinem Herzen. Freely receive and freely give. Frei habt ihr empfangen und frei gebt auch hin. And that's what Jesus desires of us. Das ist das, was Jesus von uns sich so sehr wünscht. Take a minute and just speak to the Lord. Nehmt euch einen Moment Zeit und spricht zu dem Herrn. Let him love you. Lasst einfach seine Liebe zu, dass er euch erreicht. Let him forgive you. Lasst es zu, dass er euch vergibt. And then forgive someone else. Und dann vergib jemand anderem.